Excuse me. I don't feel good. I'm not sure, but I think I might be an adult. I can tell by the way people look at me and don't look at me. Someone the other day told me I should act more like one, but I don't even know what it is. What's an adult? I blame it on my parents. They caught it before I was even born. When I break things now, I have to pay for them. I rarely get cake at parties anymore. When people give me sheets of paper, I'm not supposed to draw on them. I'm just supposed to put the letters of my name on a line. Where's the fun in that? People get funny when I say the obvious, like, you've got a big nose. All of a sudden, I'm supposed to know about the weather and have plans. I even checked on the internet and no one's working on a cure. I'm not sure I like it. Help me. Homeboard Nummer 278. Ausschwung. Hallo und herzlich willkommen zum 278. Kompott, den ich am heutigen, naja, also den Regen habe ich eigentlich umschifft, Freitag, dem 19. August 2011 aufgenommen habe. It is 11:47. Ja. Und das Intro habe ich aus Z. Franks Replay-Podcast geklaut, nämlich am 6.6.2006 hat er das eigentlich mal rausgelassen. Aber nachdem der ja seinen Podcast gerade replayt, habe ich das irgendwann da im Juni einfach mal geklaut. Ja. Und der Titel, könnte ich dir mal auch mal erklären, der kommt daher, dass nämlich der Aufschwung jetzt wieder vorbei ist. Also ist aus mit dem Aufschwung XXL. Also der Aufschwung, den es ja genau nirgendwo gab. Aber ja. So, ansonsten gibt es ja allerdings wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit ohne Mafia, mit ohne Space. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte mit einem leeren Verbot. Dann gibt es Neues von der dämlichsten Regierung, die wir hier in Deutschland haben. Neues von der Wirtschaft und dem Ausschwung und mehr. 17 Grad, light rainige, nö. Broken cloudsige, auch nö. Milde Grüße, das kann ich bestätigen. Die 17 Grad, die Windchille 19, Comfort Level 17. Der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 35 km/h aus dem Westen. Und mein Timing könnte tatsächlich funktioniert haben. Kann ja nochmal im Regenradar nachgucken. Sollte es mir tatsächlich gelungen sein, den Regen einfach schlicht und ergreifend durch die U-Bahnfahrt auszutricksen. Das sieht ja gerade so aus. Cool. So, da bin ich dann wieder. Mit erstmal dem Lehrverbot vom letzten Freitag. Da haben nämlich mehrere Euro-Länder Marktturbulenzen durch das vorübergehende, vorläufig, und ich betone vorläufig, Verbot hochspekulativer Börsengeschäfte einzudämmen versucht. Und zwar Frankreich, Italien, Spanien und Belgien haben bestimmte Leerverkäufe von Finanztiteln von heute an untersagt. Heute wie letzten Freitag, allerdings nur für bummelig 2 Wochen. Was sie sich davon erhoffen, keine Ahnung. Und bei diesen Geschäften verdienen Händler an fallenden Kursen von Aktien, Währungen und Anleihen. An den Börsen hatte sich gestern die Lage wieder stabilisiert, weil das hatte ich letzte Woche nicht im Outline und damit nicht im Podcast. Die US-Börsen sind kurz nach dem Rating-Downgrade. Also an dem Montag danach sind die ziemlich in den freien Fall übergegangen. Danach war es dann allerdings ruhig. Hat sich dann wieder gefangen. Und ja, also im Prinzip sieht es danach aus, dass der Aufschwung dann wohl irgendwie vorbei sein könnte. Aufschwung, was von Aufschwung? Und gestern sind die Börsen auch nochmal in den freien Fall übergegangen. Da hat der DAX irgendwie den größten Absturz seit Jahren hingelegt. Ich meine, okay, ist an sich irgendwie Blubbermeldung, aber ja. Also da haben sie letzte Woche haben jedenfalls diverse Länder beschlossen, dass sie mal vorläufig, und ich betone vorläufig, ein bisschen Leerverkäufe verbieten wollten. Aber auch nur einige und nur vorläufig, und ich betone vorläufig. Ja, ich weiß, die genaue Formulierung von Guttenzwerg war nicht vorläufig, und ich betone vorläufig, das ist mir aber egal. Vorerst? Irgendwie sowas. Und FIFA schreibt dazu, die Reaktion auf die Wirtschaftskrise entspricht genau den zynischen Vorhersagen. EU-Regierungen schränken Leerverkäufe ein. So ist das jedes Mal, wenn die Börse zuckt. Dann sind immer die bösen Leerverkäufer schuld. Wo mir nicht ganz klar ist, wer denn dann schuld sein soll. Also ich meine, Leute, die Gewinne damit machen, dass Kurse fallen, könnten ja auch ein Interesse daran haben, dann dafür zu sorgen, dass die Kurse dann in den freien Fall übergehen. Aber, ja, also mal ganz davon abgesehen, dass mir immer noch nicht so ganz einleuchtet, wozu Leerverkäufe eigentlich gut sein sollen. Also, was man so gesamtwirtschaftlich davon haben könnte. Mini hat irgendwer mal den Rasen gemäht. In den letzten Wochen, während ich nicht hier war. Da sind die Kreischkinder ja wieder da. So, dann gibt's die Compeople. Mitt Romney, ein republikanischer Präsidentschaftskandidatenanwärter, der hat nämlich Demonstranten erklärt, dass Firmen auch nur Menschen seien. Da habe ich auch ein Audio zu am Ende. Habe ich doch, oder? Ja, aus der Rachel Maddow Show. Also, ja. Firmen sind Menschen. Wohin geht denn das Geld? Ja, in Menschentaschen. In wessen Taschen? Naja, in die Firma besitzen. Wie viele sind das im Vergleich mit den Angestellten? Eine Minderheit. Aber hey. Glaub. So, dann gibt's Neues von der Regierung. Von unter anderem der Ein-Themen-Partei. Rösler eintimmt nämlich wieder, die FDP hält an ihrer Forderung nach Steuerentlastungen in Deutschland fest. Bundeswirtschaftsvollidiot Rösler sagte im RBB, die aktuelle Finanzkrise im EU-Raum mache einen solchen Schritt noch wichtiger als zuvor. Weil, ist es absehbar, dass die nächste Krise schon anrollt? Deswegen müssen wir die Einnahmesituation des Staates noch weiter beschränken. Steuern sollen sie nicht mehr, sondern sogar weniger kriegen und Kredite dürfen sie auch keine mehr aufnehmen und das ist dann gut für den Staat, wenn er dann nämlich selber pleite geht, weil ja, das ist einfach so, das haben FDP-Experten erwürfelt. Na, also blub. Steuerliche Entlastungen stärkten das Wirtschaftswachstum, so der FDP-Chef. Deutschland könne anderen Ländern im Währungsraum nur dann helfen und zur Stabilität der Eurozone beitragen, wenn es seine eigenen Wachstumskräfte weiter unterstütze. Frag ich mich, hat er seine Tabletten vergessen? Mann, das ist ja, hallo, die nächste Krise kommt. Jeder, der irgendwie nicht total blind ist, kann sie schon sehen. Also, jeder, der nicht total blind oder FDP-Chef ist. Oder sonst wie verblendet. Ja, und eventuell gibt's auch den einen oder anderen Blinden, der die Krise schon sieht. Hallo? Mann. Dann hat sich Brüllrich zur Maut geäußert. Warum auch immer. Bundesinnenminister Friedrich sieht nur geringe Chancen für die Einführung einer Pückewürmaut. Dafür brauchte die CSU eine Mehrheit, sagte er der Passauer Neuen Presse. Angesichts des klar geäußerten Widerstands der Schwesterpartei CDU und des Koalitionspartners Philipp. Ach, man muss sie einfach nur so rum aussprechen, dann sind sie weniger problematisch. Ich befürchtete er aber, dass man um eine Zustimmung noch lange ringen müsse, meinte der CSU-Politiker. CSU-Chef Seehofer hatte sich wiederholt für die Einführung einer Pkw-Maut auf Autobahnen ausgesprochen. Blob. So, dann gab es den Parlammer. Bundestagspräsident Lammert hat die schwarz-gelbe Regierung davor gewarnt, bei der Beschlussfassung zur EU-Krise die Rechte des Parlaments zu missachten. Ohne die Zustimmung des Bundestages könne die Regierung nichts zusichern. Was auch nur einen Cent koste, sagte Lammert der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zugleich wandte er sich gegen die Vorstellung der Regierung, dass Beschlüsse zum Euro-Rettungsschirm innerhalb weniger Tage gefasst werden könnten. Nur nochmal für den Hinterkopf. Wir haben ein verfassungswidriges Bundeswahlgesetz. aber zu irgendwelchen Euro-Rettungsdingens, was eigentlich nichts anderes ist, ne? Also diese ominöse Schulden-Euro-was-weiß-ich-nicht-Krise ist eigentlich immer noch die Bankenkrise. Der Bankenboom. Na, weil, also, wenn man sich mal anguckt, wo ist denn so eine größere Summe Geld hingeflossen? In Banken. Na, also, Hypo Real Event Horizon hat ja alleine 150 Milliarden aufwärts bekommen. Wenn sich Niebel dann hinstellt und was verkündet von, ja, aber die Entwicklungshilfe für irgendwo in Afrika, die erhöhen wir jetzt auf die gigantische Summe von 150 Millionen, dann fällt mir dazu ein, ja, verglichen mit dem, was eine Pleitebank in den Arsch geblasen bekommen hat. Wofür eigentlich? Ne? Also wo es keine erkennbaren Werte gibt. Da frage ich mich dann schon, ob das noch in irgendeinem sinnvollen Verhältnis zueinander steht. Na, aber also diese ganze Euro-Krise und alles, das ist in Wirklichkeit immer noch der Bankenbaum. Der ist noch längst nicht vorbei. Na, so frei nach dem Motto, die Banken bedrohen jetzt, oder das Problem ist ja, wenn ein Staat pleite gehen würde, was ja eigentlich, also in der Vergangenheit ist das wohl häufiger mal vorgekommen, dass Staaten dann schlichtweg ihre Schulden nicht mehr begleichen konnten, dann haben sie halt damals, solange sie eine eigene Währung hatten, jeweils immer noch an ihrer Währung rumdrehen können, haben halt Geld gedruckt, damit die Kredite abgewertet und haben dann halt mit wertlosem Geld bezahlt. So, das geht jetzt nicht, weil der Euro sei ja ach so stabil. So, also was wir hier haben, ist das Bankenbomb. Na, weil eigentlich könnte man, mal nicht auf die, benutze mal die anderen Inputs, was da fällt. Eigentlich könnte man diverse Staaten einfach schlicht und ergreifend mal ihre Kredite fallen lassen. Na, weil, also was jetzt an Hilfsmaßnahmen passiert, Griechenland kriegt Kredite mit Zins und Zinseszins. Wo also auch auf absehbare Zeit die nicht rauskommen aus den Krediten. Ist nicht so, dass die irgendwie in 5 Jahren alles abbezahlt haben und dann gehört ihnen alles alleine. Sondern ist mehr so, naja, so in 500 Jahren könnten sie vielleicht mal irgendwann Land sehen. Nur so weit kann ja niemand planen. Ja, von daher. Wie viel Beratungsbedarf bestehe, entscheidet der Bundestag selbst, erklärte Lamart. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy hatten angekündigt, sie wollten die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms bis Ende September durch die nationalen Parlamente bringen. Prügeln ist der Begriff. Na, ich erwarte dann übrigens auch, dass ein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz allerspätestens Mitte September durch den Bundestag geprügelt ist. Weil es kann doch nicht angehen, dass sowas nicht da ist. Dass wir jetzt eine verfassungswidrige Situation haben. Sollte die Regierung implodieren, was irgendwelche Pfeifen aus der FDP ja schon gedroht haben. So frei nach dem Motto, wenn sie jetzt nicht ihre Steuersenke kriegen, dann stimmen sie gegen die Regierung und brechen damit den Koalitionsvertrag und lassen damit die Regierung in sich implodieren. Oder anders ausgedrückt, Neuwahlen, die dann fällig würden. Es sei denn, irgendwie die SPD biedert sich dann bei der Union an. Was sie ja schon getan haben. Also von daher, ja. Aber hey. Und dann gibt's das Bremserle. Nach dem FDP-Vorsitzenden Rösler macht sich auch Fraktionschef Brüderle für die Einführung einer Schuldenbremse in der gesamten Eurozone stark. Für ihn stehe das in unmittelbarem Zusammenhang mit den Beschlüssen zu den Rettungsschirmen, sagte Brüderle dem Tagesspiegel am Sonntag. Die FDP werde bei einer Klausurtagung Ende des Monats über ihre Haltung dazu beraten. Modelle betonte Länder, die nicht in der Lage oder nicht willens seien, sich an die Regeln zu halten und eigene Anstrengungen zu unternehmen, gefährdeten die Europäische Währungsunion. Übrigens war Deutschland, soweit ich das mitgekriegt habe, eines der ersten Länder, was mehr Schulden aufgenommen hat, als nach Maastricht-Kriterien eigentlich zulässig gewesen wäre. Na, was man übrigens auch einfach mal machen könnte, wenn man dann schon irgendwie über Schuldenbremse nachdenkt, einfach mal die Steuern erhöhen. Die Einnahmesituation hochschrauben. Na, weil mit einer Schuldenbremse, also ihr dürft keine Schulden mehr aufnehmen, der Staat hat also zu Deutsch kein Geld. Führt man mittelfristig in den Zustand, dass der Staat kein Geld hat, der Staat kein Geld mehr ausgeben kann, die Wirtschaft muss dann halt irgendwie Konjunktur alleine am Leben halten. Was nur funktioniert, wenn man gerade irgendwie nicht gerade in eine Krise reinrutscht. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg in den Double Dip. Na, also aus der Krise in die nächste Krise. Dauerkrise geradezu. Da ist es eine total geniale Idee, dem Staat auch noch die Hände hinter den Rücken zu binden und die Füße festzubinden und zu sagen, so, und jetzt hier diesen Hindernisparcours, überwinde ihn. Viel Spaß. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass ich das total dämlich finde, wenn irgendwelche Vollidioten meinen, sie könnten jetzt irgendwelchen anderen Staaten vorschreiben, was sie in ihre Verfassung reinzuschreiben hätten. Na, ihr müsst gefälligst eine Schuldenbremse haben, weil wir waren so dämlich, sie selber bei uns einzutragen. So, Rösler ist Finanzregulierung gibt es da noch. Bundeswirtschaftsminister Rösler befürwortet ein Verbot hochspekulativer Finanzgeschäfte über Europa hinaus. Es sei gut, dass nach Deutschland nur noch Frankreich, Italien, Spanien und Belgien ungedeckte Leerverkäufe verboten hätten, sagte Rösler in der Zeitung Welt am Sonntag. Das reiche aber nicht aus. Das Thema müsse beim nächsten Weltwirtschaftsgipfel auf die Tagesordnung. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Brüderle forderte angesichts der Finanzkrise die Einführung einer Schuldenbremse in der gesamten Eurozone. Ich gehe mal davon aus, dass Rösler demnächst irgendwie eine größere Summe Geld in seinem Büro treffen wird, von der niemand weiß, wie sie dahin gelangt ist. Hust, hust. Gerüchten zufolge vorher der Herr Schäuble aus seinem Büro gerollt ist, das wird ein Gerücht bleiben. Und er wird auch keine Erinnerung daran haben. Na, also, das wird doch die Finanzbranche nicht mit sich machen lassen. Dann gibt's die Röslassenheit. Berlin DPA, trotz des FDP-Umfragetiefs, hatte der Vorsitzende Philipp Rösler seine Partei zur Gelassenheit aufgerufen. Man müsse sich nicht nervös machen lassen, sagte Rösler im ZDF. Die FDP liegt in den Umfragen derzeit bei 3-5% und würde damit im theoretischen Falle einer derzeitigen Bundestagswahl, die ja nicht verfassungskonform machbar ist, unter Umständen aus dem Parlament fliegen. Zugleich bekräftigte Rösler die FDP-Forderung nach Steuersenkungen. Jetzt gab es irgendwie den ARD-Dingens-Trend, der die FDP schon wieder bei 5% sieht. Meine Reaktion darauf, no! Also nicht, dass irgendwie Rot-Grün eine ernsthafte Alternative wäre, aber also die FDP will ich nicht im Bundestag sehen nach der nächsten Wahl. Einfach, damit die mal begreifen, was sie gerade machen. Nämlich uns in die nächste Krise reinlavieren. Dann gibt's den FD-Bruch. FDP-Fraktionsvize Martin Lindner hat Spekulationen über einen Koalitionsausstieg der Liberalen wegen des Kurses in der Eurokrise zurückgewiesen. Die FDP bleibe selbstverständlich in der Regierung, sagte er im Morgenmagazin der ARD. In den vergangenen Tagen hatten einzelne FDP-Politiker mit einem Ende der schwarz-gelben Koalition gedroht, sollte Kanzlerin Angela Merkel gemeinsame Euro-Staatsanleihen zustimmen. Keine Angst, das tut sie sowieso nicht, aber ja. Also die Idee war ja, man könnte ja, wenn dann schon die Banken einzelnen Ländern nicht vertrauen, beziehungsweise irgendwelche Spekulanten darauf spekulieren, dass Griechenland, Portugal, Spanien, Italien pleite gehen, dann könnte man ja einfach sagen, okay, wir geben jetzt nicht mehr für die einzelnen Länder Kredite aus, sondern wir machen hier, das ist der Euroraum. Der Euroraum hat eine Anleihe, ein Stapel, wo Kredite herkommen. Ist definitiv eine Idee, über die man zumindest mal mehr als 2 Sekunden nachdenken sollte. Und mit einer Koalitionsauflösung zu drohen, wie es die FDP-Pfeifen da tun, dazu fällt mir dann auch nur noch ein, ja wisst ihr was, macht's und verschwindet aus dem Bundestag. Aber sofort. Das könnt ihr übrigens auch gleich machen. Und dann verzichtet ihr wenigstens auf irgendwelche Diäten. Und da gab's den Bremsler. Bundeswirtschaftsminister Rösler hat zur Bewältigung der Eurokrise erneut eine Schuldenbremse in allen Mitgliedstaaten der Währungsunion gefordert, oder anders ausgedrückt, genau das, was Schwafalle schon getan hat, aber ja. Diese müsse in den nationalen Verfassungen festgeschrieben und überprüft werden. Herr Rösler, Sie sind weder demokratisch legitimiert, über andere Länder irgendetwas zu entscheiden, noch sind Sie auch nur ansatzweise legitimiert, über die Verfassungen anderer Länder zu entscheiden. Von daher, Herr Rösler, das nehme ich jetzt als Meinungsäußerung zur Kenntnis. Die nächste Meinungsäußerung in der Richtung führt allerdings dazu, dass ich mich gezwungen sehe, sollten Sie mir jemals begegnen, ins Gesicht zu treten. Der FDP-Politiker bekräftigte seine Warnung vor der Einführung gemeinsamer europäischer Anleihen. Damit setze man falsche Anreize und bestrafe Staaten wie Deutschland für ihre solide Haushaltsführung. Was für eine solide Haushaltsführung? Mindestlohnuntergrabungsführung auf Kosten anderer Länder leben? Schmarotzertum nennt man das. Ja, für Schmarotzertum darf auch ein Land durchaus mal bestraft werden, weil sich das nicht gehört. Das macht man nicht. Meine Güte, nee. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Am Mittwoch waren dann die Vertreter von Bund und Ländern, die sich zum Thema Sicherungsverwahrung mal irgendwie zusammengefunden haben, uneinig. Nach dem Treffen der Justizstaatssekretäre kritisierte die Vorsitzende der Justizministerkonferenz Sachsen-Anhalts-Ressort-Chefin Kolb, dass der Bund noch kein schlüssiges Gesamtkonzept vorgelegt habe. Der Staatssekretär im Bundesjustizministerium Stadler sprach von Fortschritten. In vielen Punkten habe man sich verständigt, sagte Stadler ohne Einzelheiten zu nennen. Eine Arbeitsgruppe soll nun über Details beraten. Das Bundesverfassungsgericht hat im Mai alle bisher geltenden Vorschriften für grundgesetzwidrig erklärt. Die Karlsruher Richter verlangten vor allem, dass sich die Sicherungsverwahrung deutlich von normalem Strafvollzug unterscheiden müsse. Wobei die Bundesverfassungsrichter das ja auch erst entschieden haben, nachdem sehr deutlich aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte rausfiel, dass es mit Menschenrechten, den europäischen selbigen, nicht vereinbar ist. Na, vorher haben die Bundesverfassungsrichter das ja auch ausgesessen. Also, aber hey. Und jetzt gibt es also irgendwelche Vollidioten in irgendwelchen Landesministerien, die sich da nicht einigen wollen. Jo, ich meine, da gibt es eine ganz einfache Alternative. Wir machen nämlich gar nichts. Und dann tritt die, wenn ihr bis dahin keine Regelung erlassen habt, dann müssen alle Leute, bei denen ihr nicht nachweisen könnt, wie ach gefährlich sie seien, einfach entlassen werden aus der Sicherungsverwahrung, was ja nichts anderes als eine verlängerte, unbegrenzt lange Strafhaft ist. Was ja gerade das Problem ist. So, am Mittwoch gab es dann den Stellversprecher, habe ich bei Riva eine Sponnmeldung gefunden. Vizekanzler Philipp Rösle ist fündig geworden, neuer stellvertretender Sprecher. Der Bimbis-Regierung wird Georg Streiter, der frühere Bild-Journalist, war zuletzt Sprecher von FDP-Politikerin Transsilvana Koch-Merin. Passt wie Faust mitten ins Auge rein. Ja, und Bild-Journalist, der war irgendwie Politikressort-Dingens, hatte ich bei Fefe gefunden. Faust mitten ins Auge. Dann gibt's noch den Grippstoff. Magdeburg DPA. Die Bundesländer suchen eine Verbrennungsanlage zur Vernichtung des übrig gebliebenen Schweinegrippe-Impfstoffs. Das Gesundheitsministerium von Sachsen-Anhalt frage derzeit mehrere Entsorger, bestätigt ein Sprecher einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es handele sich um mindestens 196 Paletten mit 16 Millionen nicht genutzten Impfdosen, die zentral gelagert sind. Weil wegen großer Panik hat man die ja damals für viel Geld gekauft. Und nachdem sich dann irgendwie A, niemand impfen lassen wollte und B, aus dem ach so schlimmen Schweinegrippe-Virus eine Mensch, ist die knuffig, guck mal, wenn du es dir aussuchen kannst, nimm den als jährliche Grippe und nicht die normale, weil die jene normale Grippe ist viel tödlicher als Schweinegrippe. Nimm die Schweinegrippe, hast du mehr von. Na, mal ganz davon abgesehen, dass jetzt dann auch irgendwo noch eine Studie rausgefallen ist, dass es durchaus sein kann, dass wenn man Pandemrix nimmt als Person unter 20 Jahren, man sich dann noch eine schöne Narkolepsie anlächelt. Weil das ja so viel Spaß macht, sich noch einfach mal eine dauerhafte Müdigkeit zuzulegen. Macht ja total Spaß, will man echt haben. Däh. Aber hey. So, dann gibt's einen Shell-Leck an einer Shell-Ölplattform in der Nordsee. Ist ein Leck entdeckt worden, wie viel Öl ins Meer ausströmt, sagte der Konzern zunächst nicht. Es sei aber kein bedeutendes Leck. Ja, verglichen mit Deepwater Horizon ist es kein bedeutendes Leck. Verglichen mit allem, was sonst in der Nordsee passiert ist, ist es sehr wohl ein sehr bedeutendes Leck, weil da nämlich mehr Öl ausgetreten ist als in der Nordsee sonst. Däh. Dann haben sie, beziehungsweise das war die Meldung von Samstag, genau, und am Mittwoch leckte das Ding immer noch, allerdings jetzt aus einer anderen Öffnung, also sie haben die eine Öffnung haben sie zugekriegt, aber ja, dann leckt es halt woanders raus. Die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten, Sir. Das deutsche Havarie-Kommando rechnet nicht damit, dass das Öl auf die deutsche Küste zutreibt. Ach na dann, ist ja alles in Ordnung. Dann gibt's die WikiLeaks-Geschichte, die letztes Wochenende mal so richtig vom Zaun gebrochen ist. Und zwar ist es so, dass Daniel damals noch Schmidt, jetzt Domscheit-Berg, als der von WikiLeaks rausgeworfen wurde, eine Festplatte hatte mit irgendwelchen Daten, die auf dem einen Server, den WikiLeaks nämlich irgendwo im Ruhrgebiet rumstehen hatte, mitgenommen hat, wo irgendwelche angeblich auch geheimen geleakten Daten drauf wären. Und den hat er mitgenommen und bumm, nie wieder zurückgegeben. So, und dann ist er, letzte Woche war ja irgendwie Chaos Communication Camp, einmal alle 4 Jahre, 2 Jahre, keine Ahnung, einmal alle paar Jahre irgendwie in der Nähe von Berlin, wo der dann auch aufgetreten ist und das großartige neue Konzept von OpenLeaks, ne, wir erinnern uns dunkel, das ist die große neue Leak-Plattform, die so viel sicherer und so viel besser sein soll, weil die mit Trilliarden von Menschen gemacht wird und alles so viel sicherer ist, die allerdings nichts anderes sind als ein geheimer Briefkasten, mit dem man dann irgendwie Daten an irgendwelche Presseorgane leiten kann. Und das wollte er dann da vorstellen. Ach, übrigens, OpenLeaks ja schon angekündigt irgendwie seit, boah, lasst mich lügen, November? Blauer Himmel. Hallo Wetter, für Bühendorf bestelle ich mir übrigens, blauen Himmel muss es nicht sein, aber regenfrei. Jedenfalls, also großes Ankündiger, viel heißer Luft, aber passiert ist da ungefähr noch gar nichts. Und jetzt sollte der jedenfalls auf dem Camp, ist er da mal aufgetreten und hat verkündet, hier, ja, und hier im Plitsch-Platsch-Nassen bauen wir hier unsere Server hin und der CCC wird sich das dann angucken und wenn der nichts findet, dann kriegen wir das offizielle CCC-Fehlerfrei-Siegel und dann gehen wir produktiv an den Start. Das ist wohl irgendwie bei einigen Leuten aus dem CCC-Vorstandsumfeld auf sehr wenig Liebe gestoßen. Die haben dann gesagt, Moment, also erstens, wenn ihr wollt, dass wir irgendwas angucken, dann legt mal sämtliche Pläne, was da drin ist, auf den Tisch. Weil wenn ihr doch ach so transparent sein wollt, dann machen wir hier nicht Blackbox-Testing, sondern machen wir Whitebox-Testing. Na, also nicht irgendwie eine komplett intransparente Kiste, die da irgendwo rumsteht und wo wir dann gucken sollen, ob wir irgendwo gegentreten können und es dann bumm macht, sondern ihr legt auf den Tisch, was da drinne ist. Wie der ganze Quatsch funktioniert, wir gucken uns das an und dann gucken wir mal, ob da irgendwo Komponenten drinne sind, die unsicher sein könnten. Oder Zusammenspiele von Komponenten, die unsicher sein könnten. Das ist ein ganz schön schnell rennendes Hundevieh. Und darüber waren also irgendwie Leute aus dem Clubvorstand nicht glücklich, weil erstens, es gibt kein CCC-Zertifiziert-Siegel. Zweitens, wenn man sich irgendwas angucken will, dann eben, wie gesagt, nicht als Blackbox, sondern eben so, dass man die Funktionen da innen drinne alles zu sehen kriegt. Was dann irgendwie die ach so transparenten Open-Leaker ja sich nicht getraut haben wegen, weil Dollar-Begründung. Ich weiß gar nicht, was sie da am Ende irgendwie als Begründung angeführt haben, warum sie denn sich nicht in die Karten gucken lassen. Das war auf jeden Fall irgendwie so eine totale Bullshit-Begründung. Und jedenfalls gab es dann irgendwie in Spongel die Meldung, Chaos Computer Club Hacker distanzieren sich von OpenLeaks. Da schrieb Fefe, es geht darum, dass Daniel damals bei WikiLeaks eine Festplatte mit verschlüsselten Daten mitgenommen hat. Auf der Platte waren wohl die eingereichten Daten von ein paar Monaten, Wochen drauf. Und Julian wollte die Daten natürlich wiederhaben. Daniel OpenLeaks hat dann argumentiert, dass Julian gar keine Zusagen machen kann, dass die Anonymität der Leaker gewährleistet ist. Was ja angesichts der Lage von Julian mit Hausarrest und Fußfessel und Überwachung und Co. auch nicht von der Hand zu weisen ist. Der CCC hat sich dann angeboten, als die beiden Parteien nicht miteinander reden wollten, als Mittelsmann bei der Übergabe zu helfen. Und damals auch die Zusage von Daniel gekriegt, dass wir die Platte innerhalb von 2 Wochen übergeben kriegen. Das war vor 11 Monaten, seitdem ist nichts passiert. Und jetzt ist Andy Müller-Magun halt stinkig. Stellt offiziell das Angebot ein. Dann, Stückchen später, wurde die ganze Sache dann nochmal eine Stufe absurder, als es dann hieß, so ja, und der CCC schmeißt Domscheit-Berg raus. Was? Wie? Also da ist auch noch irgendwie Politik hinter verschlossenen Türen im Gang gewesen, von dem ich nur dumpf erahnen kann, was da passiert sein könnte. Also das riecht alles komisch. Und so gab es irgendwie am Wochenende. Dann gibt es die Libabsets. In Libyen hat sich offenbar ein weiteres Regierungsmitglied vom Regime des Machthabers Gaddafi losgesagt und ins Ausland abgesetzt. Innenminister Abdullah traf nach Angaben von Flughafenbeamten in Begleitung von 9 Familienmitgliedern in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ein. Huch! Gab es am Dienstag. Gestern habe ich mir dann den Verpeng hingeklebt. Ein Düsenjäger der Bundeswehr hat versehentlich über der Nordsee eine Rakete in Richtung eines Greenpeace-Schiffs abgeschossen. Oh, Missgeschick. Kann doch mal passieren. Bedauerlicher Einzelfall. Wenn es dann ein zweites, drittes, viertes und fünftes Mal passiert, dann sind es noch bedauerlichere Einzelfälle. Derer mehrere. Nein, ein Muster muss man nicht erkennen können. Oder wie Fefe da schön schrieb. Schönes Boot haben Sie da. Wäre doch schade, wenn dem etwas zustöße. Na, also mal ganz davon abgesehen, möchte ich doch davon ausgehen, dass irgendwie Militärflugzeuge nicht mal eben versehentlich Raketen irgendwo hinschießen. Beziehungsweise deren Piloten. Dann gibt's Meh Berlin. Der frühere Chef der Deutschen Bahn, Hartmut Meedorn, soll übergangsweise vorläufig, und ich betone vorläufig, die Fluggesellschaft Air Berlin führen. Der bisherige Vorstandschef Joachim Hunold will seinen Posten zum 1. September abgeben. Hunold sagte, sein Nachfolger könne unbelastet den eingeleiteten Sparkurs fortsetzen und schlug Medorn als neuen Chef vor. Medorn, der ja bekannt und berühmt dafür ist, dass er die Deutsche Bundesbahn so an die Wand geknallt hat, dass das Unternehmen, drücken wir es mal vorsichtig aus, zumindest nicht besonders gut dasteht. Sonne. Yay. Und ja, also haben sich dann auch ganz schnell auf Twitter einige Leute drüber lustig gemacht. So, ja, und der Flughafen sonst was wird jetzt mal zu einem unterirdischen Durchgangsflughafen umgebaut. Die Klimaanlagen in den Fliegern werden ausgebaut und ja, die Wartungsintervalle muss man dann auch noch hochdrehen. Ja. Dafür ist Medorn schließlich bekannt. So, dann gibt's den Wirtschaftsblock, den ich eben nicht in Teil 1 untergebracht habe. Da gab's die Schäuble-Bonds und Bundesminister Schäuble hat sich gegen weitergehende Hilfen für EU-Staaten gewandt, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Eine Vergemeinschaftung von Schulden und einen unbegrenzten Beistand könne es nicht geben, sagte der CDU-Politiker. Dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, auch eine Rettung um jeden Preis, komme nicht in Frage. Schäuble lehnte darüber hinaus die Einführung gemeinsamer europäischer Anleihen ab und betonte zunächst, müsse eine einheitliche Finanzpolitik im Währungsraum erreicht werden. Naja, also was man eigentlich bräuchte, oder was man jetzt schon ganz definitiv erkennbar brauchen würde, wäre irgendeine Form, die den Spekulanten die Möglichkeit wegnimmt, gegen einzelne Staaten im Euro zu wetten. So, da wäre ein Euro-Bond zumindest eine Idee. Nicht, dass das irgendwie die einzige Möglichkeit wäre und nicht, dass das irgendwie die allselig machende Möglichkeit wäre, aber es wäre zumindest mal eine Idee. Ja, ich meine, wenn man eine gemeinsame Finanzpolitik haben will, dann braucht man eigentlich, wenn man es konsequent bis zu Ende denkt, eine gemeinsame Regierung. Und zwar nach Möglichkeit eine, die demokratisch legitimiert ist. Also nichts, was irgendwie EU-Kommission ist, nichts, was EU-Parlament ist, sondern eben was tatsächlich legitimiert ist. Das wiederum würde erfordern, dass man da eine ganze Menge umbauen müsste an dem, was da jetzt an europäischen Institutionen existiert, weil keine von denen ist auch nur ansatzweise legitimiert. Das EU-Parlament wird zwar gewählt, aber mit ungleichen Stimmenverteilungen je nach Land, aus dem die Abgeordneten kommen, von daher nicht mal ansatzweise ein Parlament. Die EU-Kommission wird von genau niemandem gewählt. Da setzen sich irgendwelche Regierungen zusammen und bestimmen, wen sie da wohin setzen. Ja, ne, also demokratisch legitimiert geht mal ganz anders. Und von daher. So, dann gab's Rehn und Kriest. EU-Währungskommissar Rehn rechnet nicht damit, dass weitere Länder den Euro-Rettungsschirm in Anspruch nehmen müssen. Er erwarte auch nicht, dass es durch den Zusammenbruch von Banken zu einer neuen Krise kommen werde. Nein, das kommt alles noch, sagte Rehn der Blöd-Zeitung. Der EU-Bankensektor sei viel widerstandsfähiger als 2008. Und warum klammert ihr dann alle so? Warum habt ihr dann alle so eine Angst davor, dass irgendwas mit Italien passieren könnte? Und so, dann hat Warren Buffett, einer der, ich glaube, der drittreichste Mann weltweit, sich in der New York Times gemeldet und dazu aufgerufen, die Superreichen mal viel stärker zu besteuern, weil er es nämlich nicht einsieht, dass er deutlich weniger Steuern in Prozent zahlt als arbeitende Bevölkerung. Oder anders ausgedrückt, hier, ein Reicher spricht sich dafür aus, dass Reiche besser besteuert werden, und zwar besser im Sinne von mehr. Liebe neoliberalen Vollidioten, liebe Teebeutel, nehmt das zur Kenntnis und agiert entsprechend. So, dann gab es einen CZU-Tritt 9 Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Das hat zwar eigentlich mit Wirtschaft nichts zu tun, aber egal. Tritt CDU-Spitzenkandidat Christian von Bötticher wegen einer privaten Affäre zurück, auch als Landesvorsitzender. Allerdings seinen Platz im Parlament behält er, womit die christlich zensierende Unionsregierung weiterhin durchregieren kann, weil wenn der nämlich den Platz im Landtag auch abgegeben hätte, der ja nach einem verfassungswidrigen Wahlrecht zustande gekommen ist, auch die hatten ja das Problem, dann hätte die CDU plötzlich keine Mehrheit mehr und könnte nicht mehr durchregieren. Und da ist irgendwie die Geschichte, dass der sich mal in eine damals 16-Jährige, inzwischen 17-Jährige, verliebt haben soll und es wäre Liebe gewesen und was weiß ich. Und jedenfalls irgendwelche Leute waren der Meinung, nein, und der ist jedenfalls zurückgetreten. Warum das jetzt erst bekannt wird, ist mir allerdings völlig schleierhaft. Plus, er hat sie irgendwie fallen lassen, als er Aussicht darauf hatte, dass er in der Partei aufsteigen könnte. Dann bremst der Aufschwaf. Wiesbaden, dpa. Die deutsche Konjunktur dürfte nach dem rasanten Jahresstart an Fahrt verloren haben. Volkswirte erwarten nach dem Zuwachs von 1,5% im zweiten Quartal ein Plus der Wirtschaftsleistung von 0,5% im Vergleich zu April bis Juni. Die Wachstumsdynamik der deutschen Wirtschaft habe nach dem sehr starken Jahresbeginn merklich nachgelassen, schreiben etwa Experten der DZ Bank. Die genauen Daten zum Bruttoinlandsprodukt gibt das Statistische Bundesamt am Morgen bekannt. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Und dann gab es den Aufschwung XXS. Man könnte es auch Ausschwung nennen. Wiesbaden, dpa. Die Dynamik der deutschen Wirtschaft hat sich nach dem fulminanten Jahresstart überraschend deutlich abgeschwächt. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Auftaktquartal 2011 nur noch um 0,1% zu. So, der Aufschwung XXL also, ja, der bei den Löhnen nur als Abschwung ankommt. Ja, jetzt wird es natürlich keine Lohnerhöhungen mehr geben können, weil wir haben ja die nächste Krise. Na? Oder anders ausgedrückt, Aufschwung? Was für ein Aufschwung? Es gibt keinen Aufschwung. Ist vorbei. Hat sich ausgeschwungen. Ne? Hätte man mal ein bisschen was für eine Binnenkonjunktur tun müssen. Wollte man aber nicht. Und nachdem jetzt ja alle Staaten mehr oder weniger selbst auferlegt in ein Spardiktat reinfallen. Sparen, koste es, was es wolle. Wird der nächste Aufschwung auch nicht mehr kommen. Double Dip nennt man das. Wenn man aus der Krise in die nächste Krise rutscht. Double Dip Recession. Das ist etwas, das möchte man nicht haben. Das ist ungefähr so wie, wenn man Anfang Mai das Problem hat, dass einem beschissen geht und man dann Mitte Mai Augentropfen kriegt, mit denen es einem dann wieder beschissen geht. Um mal ein Beispiel zu nehmen, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Das Wachstum zu Jahresbeginn wurde leicht von 1,5 auf 1,3% nach unten korrigiert. Als Gründe für die nachlassende Dynamik gelten die Staatsschuldenkrise im EU-Hochraum und die schwächende US-Konjunktur. Rösler droht dann mit Schlamperei. Angesichts des schwachen Wachstums im zweiten Quartal hat er nämlich weitere Reformen angemahnt. Deutschland braucht jetzt klare politische Signale, um die Wirtschaft anzukurbeln, sagte der FDP-Chef in Berlin. Auch Steuersenkungen und niedrigere Sozialversicherungsbeiträge gäben der Wirtschaft Impulse. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum ersten Quartal nur noch um 0,1% zu. Also ob es jetzt am Ende real dann 0,1, 0,2, 0,3 oder sonst was sind, es ist auf jeden Fall wieder ein Abschwung. Na, unter der Inflationsrate, die ja schließlich 2,1% war. Und zwar deutlich unter. Auch in der Eurozone kühlte sich die Konjunktur merklich ab. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat wuchs die gesamte Wirtschaftsleistung in den 17 Euro-Ländern im zweiten Quartal nur noch um 0,2% nach einem Plus von 0,8% im ersten Quartal. Oder anders ausgedrückt, Deutschland entwickelt sich auch noch unterdurchschnittlich. Ja. Dann gab es Merkosi. Am Mittwoch haben sich nämlich Merkel und Sarkozy nach ihren Beratungen in Paris für eine gemeinsame Wirtschaftsregierung der Eurozone ausgesprochen. Also die haben dann, na, also der Trick ist der, die Beschlüsse von letzten Krisenrettungsgipfel sind noch nicht mal umgesetzt. Und Merkel und Sarkozy haben sich zusammengesetzt und haben beschlossen, dass sie irgendwie gemeinsame Wirtschaftsregierung, was im Wesentlichen eigentlich nur heißt, dass sie irgendwie alle halbe Jahre mal irgendwelche Minister sich zusammensetzen und heiße Luft von sich geben. Dann das nächste, was sie verlangt haben, war Finanztransaktionssteuer. Das wird aber nicht kommen, weil das ja nicht weltweit durchsetzbar ist. Bla, Fasel, ne? Das haben wir ja nun schon mehrfach gehabt. Das Spiel, also sie wollen die vorschlagen und Schuldenbremse verbindlich in allen Euro-Staaten. Wozu sich mir dann auch da wieder die Frage aufgedrängt hatte, wer oder was denn eigentlich Frau Merkel und Herrn Sarkozy demokratisch legitimiert hat, über die Verfassung anderer Staaten zu entscheiden. Na, da waren noch nicht mal mehr deren Regierungschefs im Raum. Also das ist eine Entscheidung, die also demokratisch legitimiert geht anders, vorsichtig ausgedrückt. So, entsprechend sahen dann die Reaktionen auch aus. Die Ergebnisse des deutsch-französischen Gipfeltreffens zur Stabilisierung des Euro sind unterschiedlich aufgenommen worden. Mehrere Oppositionspolitiker bezeichneten die Vorschläge als unzureichend von einem Ausweg aus der Schuldenkrise. Könne nicht gesprochen werden, sagte SPD-Fraktionschef Steinschreier im ARD-Fernsehen. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Saarländischen Landtag, Lafontaine, forderte im Deutschlandfunk zunächst, das gesamte Bankenwesen neu zu ordnen. Dagegen lobte der Präsident der Europäischen Kommission Barroso das Treffen als wichtigen politischen Beitrag. Barroso, wodurch ist der doch gleich demokratisch legitimiert? Ach, gar nicht, ja dann. Ja, wobei, ich glaube, das Europaparlament hat den gewählt. Oder bestätigt? Nee, bestätigt haben sie den, die durften nur nicken. FDP-Chef Rüchleibig und verbindliche Verschuldungsregeln würden in den einzelnen Ländern zu mehr Haushaltsdisziplin führen. Verbindliche Verschuldungsregeln würden vor allen Dingen dazu führen, dass die Staaten sich nicht mehr helfen können aus dieser Krise. Double Dip Recession, which is bad. Ja, könnt ihr mir glauben, ist scheiße, will man nicht haben. Macht überhaupt keinen Spaß, versaut einem so ein ganzes Jahr. So, dann gab es noch eine lustige Schiffsschutzidee. Niedersachsens Innenvollidiot Schünepeng. Also, beziehungsweise fangen wir mal vorne an. Irgendwelche Vollidioten haben laut drüber nachgedacht, dass doch vor den bösen Piraten vor Somalia die armen Schiffe doch geschützt werden müssten. Vor allen Dingen die armen deutschen Schiffe. Die allerdings alle putzigerweise unter Flaggen fahren, wo sie weniger Steuern zahlen. Also nicht deutsch. Und da haben dann irgendwelche Vollidioten laut drüber nachgedacht, naja, man könnte doch Sicherheitskräfte, Bewaffnete an Bord setzen. Also rein formal sind das Hoheitsgebiete der Staaten, unter deren Flagge die da fahren. Da haben irgendwelche deutschen Sicherheitsvollidioten gar nichts zu suchen und übrigens auch kein deutsches Militär. Na, und Schünepeng stellt sich da hin und betont, also eigentlich wäre das eine hoheitliche Aufgabe. Ja, wenn es denn mal Schiffe gäbe, die unter deutscher Flagge führen. Meines Wissens gibt es deren nur ganz wenige. Na, weil wenn sie unter deutscher Flagge fahren, dann müssen sie ja schließlich auch Steuern an Deutschland abdrücken. Und das wollen sie ja alle nicht. Und deswegen fahren die unter Panama, sonst wo, ganz weit weg, Billigland, die da halt keine Steuern nehmen oder weniger Steuern nehmen. Na, habe ich mir gestern reingeklebt. So, dann gibt es noch den SI-Setter. Die SEC, US-Börsenaufsicht, soll in großem Stil illegale Unterlagen vernichtet haben, sagte ein Anwalt, der für die arbeitet. Die Fälle gehen bis zu 20 Jahre zurück, habe ich bei Fifa gefunden. Und frage mich, wait, what? So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es Shore Patrol, Bad Boy, 5 Minuten 42 lang. Und wenn ihr es nicht weiter verratet, dann erwähne ich, dass es vom Barenfeld Samstag ist. Hust, hust. So, und genau, dann kommt aus der Rachel Maddow Show vom 11.8. Romney Corporations. 58 Sekunden lang inklusive Intro von Frau Maddow. Könnt ihr euch dann anhören und Corporations are people, my friend. Mhm. So, und dann könnt ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen. Zum Beispiel mir erzählen, warum ich Scheiße gelabert habe oder wo ich Scheiße gelabert habe. Oder mir zustimmen. Oder sonst was tun, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de, Kompot 278 Teil 2, hinterlasst, mich bei Google Plus erwähnt, @Kompot, bei Twitter anschreibt oder mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreibt. So, und dann viel Spaß mit Bad Boy und den Corporations. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Thanks for hanging around in this terrible weather. This is our last one. We're back on again at 9 o'clock. 9:30. We'll be back at 9:30 for the last show. And we'll see you after. Cheery. This one's called Bad Holly. Mitt Romney is and has been from the beginning the clear front runner for the Republican presidential nomination. And while that has its advantages, it also means that everybody's always out to get you. And while it seems like the Romney campaign is used to that from the other Republican candidates and would-be candidates so far, today they got it from some Iowa voters as well. If we are ultimately, not just this year, but over the coming decades, going to be able to balance our budget and not spend more than we take in, we have to make sure that the promises we make in Social Security, Medicaid, and Medicare are promises we can keep. And there are various ways of doing that. One is we could raise taxes on people. That's not the right... Corporations are people, my friend. We can raise taxes on... Of course they are. Everything corporations earn ultimately goes to people. So, where do you think it goes? Whose pockets? People's pockets. Okay, human beings, my friend.